Aber als er zur Wand ging, um erschossen zu werden, ging er zu einer Wand, die von seinesgleichen gemacht war, und die Gewehre gerichtet auf seine Brust, und die Kugel war von seinesgleichen gemacht. Gegangen waren sie also oder vertrieben, aber für ihn doch da und anwesend im Werk ihrer Hände. Nicht einmal die auf ihn schossen waren andere als er und nicht ewig auch unbelehrbar. Freilich, er ging noch gefesselt in Ketten, geschmiedet von den Genossen und angelegt dem Genossen, und er, der dies begriff, begriff es auch nicht. Doch dichter wuchsen die Werke, er sah es vom Weg aus, Schornstein an Schornstein, und da es am Morgen war, denn man führt sie am Morgen hinaus, für gewöhnlich waren sie leer. Er aber sah sie angefüllt mit jenem Heer, das immer gewachsen war und noch wuchs. Ihn aber führten seinesgleichen zur Wand jetzt, und er, der es begriff, begriff es auch nicht.